Verstehe. Wir sind also in dem Film. Wie kommen wir wieder raus? Hey, lecker Milchbeutel. Milchbeutel, großartig. Die Texte sind echt mies. Recycling. Recycling ist definiert als jedes Verwertungsverfahren, durch das Abfälle zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden. Von Avatar wird es einen zweiten, dritten, wahrscheinlich auch vierten Teil geben. Von Blade Runner einen zweiten, von Indiana Jones einen fünften. Eine Fortsetzung von The Lego Movie, eine zweite Fortsetzung von Sherlock Holmes, das wäre also Teil 3, vielleicht Beverly Hills Cop 4, vielleicht Crank 3, vielleicht Die Hard 6, aber sicher hier und jetzt, also diese Woche. Platz 5, Hotel Transylvanien 2 von Genndy Tartakovsky. Das ist Teil 2 und Platz 4, Paranormal Activity, Ghost Dimension von Gregory Plotkin. Was die zweite niedrigste, also Teil 3 ist vom Blair Witch Project 9 von Jason Bourne oder dem vierten Teil von den Expendables. Ach ja, apropos Alienschrei und Schleim, einen fünften Teil von Alien wird es auch geben. Von der Vorgeschichte zu Alien zu Prometheus macht Ridley Scott, Macher des Original-Alien-Films, also des ersten Teils, jetzt übrigens Teil 2, also von Prometheus, vielleicht auch Teil 3. Jetzt im Kino keine Fortsetzung. Platz 3. Unglaublich. Der Marsianer rettet Mark Watney. Von Ridley Scott. Ich muss mir überlegen, wie ich Essen für 3 Jahre anbauen kann. Auf einem Planeten, auf dem nichts wächst. Zum Glück bin ich Botaniker. Auf dem Mars gestrandeter Astronaut kämpft ums Überleben mit Mut, Erfindungsreichtum und Kartoffeln. Der Mars wird sie noch fürchten lernen. Meine botanischen Kräfte. Toller Matt Damon in einem schönen Science-Fiction-Film, einem Pionierfilm, von dem die NASA natürlich behauptet, das könne alles so sein. Platz 2. Alles steht Kopf von Pete Docter und Ronaldo Del Carmen. Seht ihr manchmal jemanden an und fragt euch, was geht wohl in seinem Kopf vor? In Pixars perfekt animierten neuem Wurf über das emotionale Chaos im Kopf eines kleinen Kindes, das kurz vor der Pubertät mit seinen Eltern umziehen muss, wird die Angst in der deutschen Synchronfassung von Olaf Schubert gesprochen. Die Angst, die im kleinen Mädchen, die in der großen Gesellschaft. Na holla hopp, ne? Wer hat zum Beispiel gewusst, dass sich syrische Flüchtlinge ausschließlich von kleinen ostdeutschen Kindern ernähren, ne? Dass sie die kochen und braten? Das ruft natürlich Ängste hervor, diese Information. Und ich bin erstaunt, dass das immer so auf fruchtbaren Boden fällt. Apropos fruchtbarer Boden. Platz 1. Er ist wieder da. Von David Nent. Unter welchem Namen soll ich denn Ihre E-Mail eintragen? Na, unter meinem natürlich, Adolf Hitler. Wie Menschen in Er ist wieder da vor einem fiktiven Adolf Hitler ihr Herz ausschütten, sich anlehnen, rassistisch sich äußern, demokratiefeindlich, dumpf und das vor der Kamera. Und irgendetwas verrutscht dabei systematisch in der Wahrnehmung, was Fiktion ist, was Realität, was Geschichte. Hitler-Darsteller Oliver Masucci. Die Leute haben auch irgendwie vergessen, dass das ein Schauspieler ist, der da steht. Da ist irgendwie irgendwas passiert da, dass die Figur, die ist noch so stark, hinter den Schauspieler zurücktritt und die plötzlich das als annehmen. Offenbar scheinen 70 Jahre nicht genug zu sein und es ist vielleicht noch relativ nah dran. Es ist, als ob David Venents Versuchsanordnung, seinen Hitler-Darsteller mit den realen Menschen dieser realen deutschen Jetztzeit zu konfrontieren, das bestätigt, was Jakob Augstein geschrieben hat. Wir wissen längst, dass die Geschichte nicht zu Ende ist und für die deutsche Geschichte, schreibt Augstein, gilt das erst recht. Wir sehen gerade, wie ein Stück dieser Geschichte lebendig wird. Der Faschismus. Nichts anderes ist es, wenn Enttäuschung, Lüge, Hass und Gewalt zu Politik werden. Faschismus. Wer dachte, Geschichte wiederhole sich nicht, der irrt, so Jakob Augstein. Ob sie allerdings die Geschichte den gleichen Verlauf nehmen wird, entscheiden wir. Und zwar nicht nach den Regeln des Kinos.